kommst du schon nicht mehr allzu gut zurecht. Aus einer aus den Kleid betreuten Krönerei und Musik aus den Charts. Und oben über meine Pointe riesengroß ein Horn in Gelb und Schwarz. Du wolltest noch rein, denn die hatten noch Bier da. Ich sagte, der Laden ist nicht tolerierbar. Ich hab dich gewarnt, doch du hast nicht gehört. Ein Abend im Posthorn hat dein Leben zerstört. Ich hab mich reingerettet, doch ich hatte dabei ein ganz wundriges Gefühl. Und was das Winden dann erwartete, war ein Tat, ein echtes Trauerspiel. An einer langen Theke saßen aufgereiht die traurigsten Gestalten. Und im Geruch nach konnten einige von denen schon das Wasser nicht mehr halten. Ich wollte gleich raus, das war nicht tolerierbar. Doch du hattest Durst und die hatten noch Bier da. Ich hab dich gewarnt, doch du hast nicht gehört. Ein Abend im Posthorn hat dein Leben zerstört. Rummelt in der Ecke mit einer süßen Schnecke, aber leider war die Schnecke eine Zecke. Doch der Suff und deine Geilheit, die vernebelten dir völlig den Verstand. Und so endete dein kleines Liebesabenteuer vor dem Standesamt. Ich wollte dich retten, doch du warst zu blind. Jetzt lebst du seit Jahren mit Kegel und Kind. Ich hab dich gewarnt, doch du hast nicht gehört. Posthorn hat dein Leben zerstört. Doch jetzt ist sie weg und das Scheiden tut weh. Die Plagen sind Mitglieder beim BVB. Ich hab dich gewarnt, doch du hast nur gelacht. Ein Abend im Posthorn hat dein Leben im Arsch gehört.